Скажите, пожалуйста, а кто вы? Sagen Sie bitte, wer sind Sie? Меня зовут Эва Шпейт. Mein Name ist Eva Spät. У вас немецкая фамилия. Sie haben einen deutschen Namen. Вы немка? Sind Sie Deutsche? Нет, я не немка. Nein, ich bin keine Deutsche. Ваш муж немец? Ist Ihr Mann Deutscher? Нет, он тоже русский. Nein, ist auch Russe. Я ваша переводчица и ответственная за группу. Ich bin Ihre Dolmetscherin und Betreuerin. Я буду вас всюду сопровождать. Ich werde Sie überall begleiten. Я вам все покажу. Ich werde Ihnen alles zeigen.